موعظات قصيرة تقدم. قد عزمنا للمعالي ومضينا، جنة الخلد ابتغينا، فاحشدوا كل الجنون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله تبارك وتعالى sagt im edlen Koran: O die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Doch heute siehst du, wie die Muslime das Fleisch ihres Bruders verzehren, wie sie nur darauf warten, dass von irgendwo etwas Negatives über ihn kommt, damit sie sich auf ihn stürzen können. Wallahi, diese Leute haben Brüderlichkeit nicht verstanden. Diese Leute haben nicht verstanden, was Islam heißt. Diese Leute haben nicht verstanden, was Koran und Sunna uns lehrt. Allah tabaraka wa ta'ala sagt uns, wir sollen uns vergewissern, wenn ein Frevler zu uns kommt. Doch was machen wir? Wir nehmen sofort das, was er gesagt hat, und verbreiten es, ohne es zu prüfen, ohne nach Beweisen zu fragen, ohne dass wir bei unserem Bruder vom Guten ausgehen und ihn verteidigen. All das hat nichts mit der Brüderlichkeit und dem Benehmen eines Muslims zu tun. In der heutigen Zeit haben wir eine Krankheit in unseren Herzen. Und wallahi, die Krankheit ist gewaltig. Und jeder sollte sich bemühen, diese Krankheit loszuwerden. Unsere Herzen sind gefüllt mit Neid, Missgunst und Hochmut. All dies erinnert mich an den Hadith, wo über die Frauen gesagt wird: Sie leugnen die Güte der Männer. Wenn du zu einer von ihnen das ganze Leben lang gut bist und sie dann was von dir sieht, was ihr nicht passt, so sagt sie: Ich habe noch nie was Gutes von dir gesehen. Und Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte: Manche Leute haben den Charakter vom Schwein. Es geht an den reinen Dingen vorbei und es nimmt sie nicht auf. Ja, Ikhwan, wir sind Brüder und wallahi, ich liebe euch mehr als meine leibliche Familie. Hört auf damit, ständig Fitna zu machen. Hört auf damit, die Herzen eurer Brüder zu verletzen. Hört auf, schlechte Dinge über eure Brüder zu sprechen. Lasst nicht zu, dass andere in eurem Beisein schlecht über euren Bruder reden. Wallahi, die Brüderlichkeit gehört zu den wichtigsten Dingen im Islam. Schlag den Koran auf und zähle, wie oft Allah subhanahu wa ta'ala die Brüderlichkeit erwähnt. Und höre den Befehl von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte: Und seid Diener Allahs in Brüderlichkeit. Der Muslim ist der Bruder des Muslims. Er tut ihm kein Unrecht, lässt ihn nicht im Stich, lügt ihn nicht an und erniedrigt ihn nicht. Die Gottesfurcht befindet sich hier. Und er deutete dreimal auf seine Brust. Es genügt für eine Person an Übel, deinen muslimischen Bruder gering zu schätzen. Der Muslim ist für den anderen Muslim unantastbar. Sein Blut, sein Besitz und seine Ehre. Und in einem Gedicht von Imam Ahmed rahimahullah heißt es: Mein enger Freund ist nicht der, welcher schnell eingeschnappt ist, und auch nicht der, welcher mich für einen neuen engen Freund verkauft, wenn ich mal abwesend bin. Mein enger Freund ist aber der, mit dem der Kontakt beständig bleibt und mein Geheimnis vor jeder Person bewahrt. Allahu Akbar. Schaut, was für Menschen die Salaf waren. Und jetzt schaut, was für Menschen wir sind. Wir sind nicht mal der Dreck unter den Fingernägeln der Salaf, aber benehmen uns so, als wären wir Seite an Seite mit dem Propheten a.s. in die Schlacht geritten. Wallahi, wir müssen uns unsere Stellung bewusst werden und diesen Hochmut aus unseren Herzen verbannen. Wer sind wir, die es nicht mal schaffen, unseren Bruder zu verteidigen? Vielmehr sind wir bei dem Angriff auf unseren Bruder beteiligt. Achte auf deine Zunge, denn deine Zunge ist eine Waffe, die mehr Schaden anrichten kann als jedes Schwert auf dieser Erde. Fürchte Allah, dass durch deine Worte ein Bruder Tränen vergießt. Allah tabaraka wa ta'ala sagt: Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und ebenfalls sagt Allah tabaraka wa ta'ala: Und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Und der Prophet alaihi salatu wassalam sagte: Wisst ihr, was die üble Nachrede ist? Sie sagten: Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin: Dass du über deinen Bruder das erzählst, was ihm zuwider ist. Dann wurde er gefragt: Was ist, wenn das, was ich über meinen Bruder sage, der Wahrheit entspricht? Er sallallahu alaihi wasallam antwortete: Wenn das, was du über ihn sagst, der Wahrheit entspricht, dann hast du über ihn die üble Nachrede geführt. Und wenn dem nicht so ist, dann hast du über ihn gelogen. Und Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte: Wer einem Menschen Unrecht zufügt, indem er ihn verleumdet, über ihn üble Nachrede führt oder schmäht und hierauf reuig zu Allah zurückkehrt, so wird Allah seine Reue annehmen. Doch wenn der, dem Unrecht zugefügt wurde, davon weiß, so wird es ihm möglich sein, sein Recht einzuholen. Und wenn er ihn verleumdet oder über ihn üble Nachrede führt und dieser davon nichts mitbekommen hat, so haben die Gelehrten diesbezüglich zwei Ansichten. Beide sind Überlieferungen von Ahmed. Die richtigere Ansicht ist, dass er ihm nicht erzählen sollte, dass er über ihn üble Nachrede führte. Es wurde auch gesagt, dass man in seiner Abwesenheit über ihn gut reden soll, so wie man in seiner Abwesenheit schlecht über ihn geredet hat. So sagte auch Al-Hassan al-Basri, Rahimallah, die Sühne für die üble Nachrede ist, dass du für denjenigen, über den du üble Nachrede geführt hast, um Vergebung bittest. Und Subhanallah, ich habe von einem Bruder mitbekommen, dass ihm viel Unrecht getan wird. Bis heute bekommt er Nachrichten voller Hass, wobei er bei Allah schwört, dass diese Behauptungen gegen ihn nicht der Wahrheit entsprechen. Und was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagt folgendes, und dies ist überliefert bei Ahmad: Wer über einen Gläubigen etwas sagt, was nicht in ihm ist, so wie Lügen, Verleumdung, Beschimpfung, Takfir und so weiter, so wird Allah ihn zu den Bewohnern von Radaghatul Khabar machen, bis er von seiner Aussage zurückkehrt. Also bestätigt, dass er gelogen hat, seinem Gegenüber um Verzeihung bittet und Taube macht. Subhanallah, Achi, reinige dich von diesem schmutzigen Charakter und strebe nach Wissen. Denn man kann nicht wirklich wissend sein und gleichzeitig schlechten Charakter und schlechtes Benehmen besitzen. Hört auf, euch wie die Kuffar zu zerfleischen und stärkt eure Brüderlichkeit, statt euch unnötig zu spalten. Und all das nur auf Vermutungen und Lügen oder anderen Dingen, die keine Basis in unserer Religion haben. Fürchtet Allah und bringt die Liebe zueinander zurück in eure Herzen. والحمد لله رب العالمين.